Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. That is a lamp unto our feet. Die eine Leuchte für unseren Fuß. And a light to our path. Und ein Licht auf unserem Weg. Thank you that your word is quick and powerful. Wir danken dir, dass dein Wort scharf und zweischneidig ist. Kräftig. Quick and powerful. Scharf und kräftig. Yeah. Sharper than any two-edged sword. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. And we ask you to speak to us. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. As we listen in faith, während wir im Glauben zuhören, waiting for your voice, auf deine Stimme hören, to speak directly to our heart, die zu unserem Herzen spricht, about issues, um Belange, that concern us, Lord, die uns betreffen. In Jesus' name. In Jesu Namen beten Amen. Wir. Amen. Okay, verse 1, Exodus chapter 3. Zweites Buch Mose 3, Vers 1. Now Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters. And he led the flock to the west side of the wilderness. Und trieb die Herde über die Wüste hinaus. And came to Horeb, the mountain of God. Und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Whether he knew it was the mountain of God or not, ob nun wusste, ob das der Berg Gottes ist oder nicht, we don't really know. Wissen wir nicht. But he was at this mountain. Aber war an diesem Berg. And God knew it was his mountain. Und Gott wusste sehr wohl, dass es sein Berg ist. Verse 2. Vers 2. The angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einem Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. And he looked. Und sah. And behold. Und siehe. Now remember the definition of the word behold. Erinnert euch an die Definition des Wortes siehe. Means look close. Das heißt, schau genau hin. Because what you are about to see. Denn was du im Begriff bist zu sehen. Or hear. Oder hören. Is going to sound almost unbelievable. Wird unglaublich erscheinen. But nevertheless, it's true. Und doch ist es wahr. Behold, siehe, the bush was burning with fire. Der Dornbusch brannte im Feuer. Yet the bush was not consumed. Und doch wurde der Dornbusch nicht verzehrt. Hmm. Everybody just go. So Moses said. Also sagte Mose. Now I got to do that again. Here we go. Behold, the bush was burning with fire. Und siehe, der Busch brannte mit Feuer. Yet the bush was not consumed. Doch mitten der Busch wurde nicht verbrannt. So Moses said, also sagte Mose, I must turn aside now and see this marvelous sight. Ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen. Why the bush is not burned up? Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Now you notice it was a bush. Also erkenne, es ist ein Busch. And in Acts chapter 7 verse 30, und im Apostelgeschichte 7 Vers 30, it says it was a thorn bush. Sagt, es war ein Dornenbusch. And it wasn't a rose bush. Es war kein Rosenbusch. It wasn't a blueberry bush. Es war nicht ein Blaubeerenbusch. Or a raspberry. Oder ein Brombeerenbusch. Heidelbeerenbusch. Thank you. Or a raspberry himbeer. Oder ein Himbeerenbusch. Yeah. It wasn't a flower bush. Es war kein Blumenbusch. Or a fruit bush. Oder irgendein anderer Fruchtbusch. Kind of an almond bush, you know. Oder ein anderer Busch. Sorry. Good. It was just your everyday. Es war dein einfach ein täglicher boring Pfader. Thorn bush. Ein Busch, ein Dornenbusch. It was the kind of bush if you went into the mountain you would never see. Es war ein ganz normaler Busch, der dir niemals auffallen würde. You'd never notice. Der würde sie niemals the bemerken. Only time you'd notice is if you fell into it. Die einzige Art, wie du ihn bemerken würdest, ist, wenn du hineinfällst. And then you would ask yourself, why did God create such an ugly bush? Und dann würdest du dich die Frage stellen, warum würde Gott jemals so einen grauslichen Busch schöpfen? Serves no purpose. Der keinen Sinn hat. Has no fruit, no flowers. It's just der keine Frucht und keine Blumen. Hat, einfach nur ein Dornenbusch. But suddenly this thornbush was a marvelous sight. Aber plötzlich wurde dieser Dornenbusch zu einer aufsehenerregenden and Moses Sache. Just had to see why the bush is burning and it's not burning up. Und Mose wollte herausfinden, warum dieser Dornbusch brennt, aber doch nicht verzehrt wird. It makes me kind of think that maybe it was a normal sight to see a bush burning. Vielleicht war es damals üblich, dass man Dornenbuschen brennen sieht. Maybe there was reflection off the rocks and vielleicht irgendwie da eine Reflexion von einem Stein und es beginnt zu brennen. Oder es war so heiß. Vielleicht waren auch nur Nomaden dort, die ein Feuer gemacht haben. Aber es steht nicht da, dass er sich drehte, um den Busch zu brennen sehen. He turned to see it, why it wasn't burning up. Sondern er wollte sich zuwenden, um zu sehen, warum er nicht verzehrt wurde. When the Lord saw that he turned aside to look, und als der Herr nun sah, dass er sich auf die Seite wandte, um zu sehen, God called to him from the midst of the bush and said, da rief Gott mitten aus dem Dornbusch zu ihm, Moses, Moses. Mose, Mose. No, I said it like this. Moses, Moses. Also Moses, Moses. Yeah. Okay. I think that's exactly how he said it, you know? Ich glaube, so hat es gesagt. Ich bin ganz sicher. Try it again. It's like, wir wollen es versuchen. Moses, Moses. Also Moses, Moses. And he said, "Here I am." Und er sagt, da bin ich. No, he said, "Here I am." Er sagte, hier bin ich. Then he said, "Do not come near here." Und er sprach, tritt nicht näher heran. "Remove your sandals from your feet." Zieh deine Sandalen von deinen Füßen. "For the place on which you are standing is holy ground." Denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. "Remove your sandals, this is holy." Zieh die Schuhe aus, denn dies ist heiliger Grund. Have you ever gone to a funeral? Bist du jemals auf eine Beerdigung gegangen? You know what it's like when you go into the funeral home? Du gehst auf diese Beerdigungshallen. You walk in the room as though it's holy ground. Du gehst hinein, als ob es heiliger Boden wäre. Because it's a very sensitive place. Weil es eine sehr sensible Angelegenheit ist. You don't go in there with your Walkman on. Du gehst nicht hinein und hast deinen Walkman hängen. You don't go in there whistling. Du pfeifst nicht entlang, du gehst. You don't even walk in there talking to somebody. Du redest auch mit deinem Nachbarn nicht. You just walk in there. Du gehst hinein. Real careful. Vorsichtig. And this is what it means. Take your sandals off. Das heißt, es seine Schuhe auszuziehen. Be real careful, und vorsichtig Moses, zu sein. What you're about to conclude here. Weil was hier passieren wird. What you're concluding in your mind. Und was du einen Schluss, den Schluss, den du ziehst. Don't be quick to speak. Sei nicht schnell zu sprechen. Be quick to hear. Sei schnell zuzuhören. This is holy ground. Das ist heiliger Boden. Take your shoes off. Nimm deine Schuhe ab. And be real sensitive. Und sei sehr einfühlsam. I heard about this one funeral where this guy had died. Ich hörte über diese eine Beerdigung, wo dieser Mann starb. And they were carrying him up to the funeral. Und sie tragen also hinauf auf diese Bahre. And had to go up some stairs. Und sie mussten die Stiegen hinaufsteigen. And the wife was behind, she was crying. Die Frau war, ging hinten nach, sie weinte. Suddenly the men, they dropped the casket. Und plötzlich fiel der Sarg hinunter. And the casket just went du, du, du, du, du, du, du, all the way down. Und der Sarg ist die Treppen hinuntergepoltert. And suddenly from inside. Und plötzlich hört man von innerhalb dieses Sarges den Klopfen. Lass mich raus, lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich aus, ich bin noch nicht tot. Went, try that. Let me out. They open the casket. Also öffnen sie den Sarg. And this guy sits up. Und der Mann steht auf. And he lives another 7 years. Und doch lebt er 7 Jahre weiter. And then he died. Und dann stirbt er tatsächlich. They were in the same place. Und wieder sind sie dort up an den Stiegen. The same stairs. Dieselben Stiegen hinauf, diese Kapelle. The wife is behind. Die Frau dahinter. The same guys are carrying the coffin. Und dieselben Leute, die tragen den Sarg. And the wife says, und die Frau sagt, "Be careful." Vorsichtig. You remember what happened last time. Erinnert euch, was letztes Mal passiert ist. Now, when we go to a funeral home, wenn wir also zu einem Begräbnis kommen, we all know what holy ground is. Wir wissen, was heiliger Grund ist. But do we know what holy ground is in the presence of God? Aber wissen wir, was heiliger Boden ist in der Gegenwart Gottes? Let's back up a little bit here. Lass uns kurz ein bisschen zurückblättern. It wasn't a cedar tree, it wasn't a redwood. Es war kein Zedernbaum, es war kein rot, wie sagt man? Suddenly Moses looked. Moses hat einfach geschaut. And there was a redwood tree on fire. Und da war ein großer Nadelbaum, der gebrannt hat. A redwood. You have redwoods? You know what they are? No. Redwoods, they're big trees. Sequoias. Sequoias. Yeah. I know you don't know about that here, but in America they're called redwoods. Redwoods sind die größten Bäume, die es gibt. Yeah. It didn't say, and suddenly he perceived a redwood. Und es ist nicht, dass er plötzlich einen Sequoia-Baum sah. Suddenly Moses saw an apple tree on fire. Oder plötzlich war es ein Apfelbaum, der gebrannt hat. A peach tree. Oder vielleicht ein Pfirsichbaum. No, it was this bush. Es war dieser normale Busch. It was a thorn bush. Es war ein Dornenbusch. And it was not being consumed. Und er wurde nicht verzehrt. And little did Moses know. Und wie wenig wusste Moses, that this was a picture of him. Dass das ein Bild von ihm war. A future picture of who he would be. Ein Bild dessen, was er sein würde. An insignificant person in the natural. Eine unbedeutende Person im Natürlichen. And he would be carrying the presence of God. Und er würde die Gegenwart Gottes tragen. Or the presence of God would be going with him. Oder die Gegenwart Gottes würde mit ihm gehen. But it would not consume him. Aber sie würde ihn nicht verzehren. Meaning that this thorn bush, which so easily burns. Das heißt, dieser Dornenbusch, der so leicht verbrennt. And so easily could contribute to the energy of the flame, und so leicht der Flamme beitragen könnte, is not being consumed. Wird doch nicht im Feuer verzehrt. It has nothing to do with the power of the flame. Es hat nichts zu tun mit der Kraft der Flamme. It's an insignificant thorn bush. Es ist ein unbedeutender Dornenbusch. And yet suddenly, und doch plötzlich, it's a marvelous sight. Wird es zu einer unübersehbaren Monument. It's a beautiful picture of us. Und es ist ein wunderschönes Bild von uns. 1 Corinthians 1:26. Im 1. Korinther 1:26. Paul said, "Look, brethren." Sagt Paulus, schaut Brüder. You don't see many great people in the flesh. Ihr seht nicht viele große Menschen im Fleisch. But you see common people. Aber ihr seht natürliche Menschen, einfache Menschen, einzigartige Menschen. From natural standards. Von natürlichen Standpunkt betrachtet. You don't see the mighty, the noble. Man sieht nicht die Mächtigen, die Noblen. But you see the simple. Aber man sieht die Einfachen, unbedeutend. These are the ones that God has called. Und das sind diejenigen, die Gott berufen and hat. He has filled them with his spirit. Und er hat sie gefüllt mit seinem Geist. And they are a burning bush. Und sie sind ein brennender Busch. And yet they are not being consumed. Und doch werden sie nicht verzehrt. Right? How many people are how much of Christianity is just a bush? Wie viel von dem Christentum heute ist nur ein Busch? And people look on, they think, und Leute schauen, why would I want to go to church there? Warum würde ich in die Gemeinde gehen wollen? It's just dry. Das ist trocken. It's just a bush. Ein Busch. There's nothing to it. Nichts, was man darüber sprechen könnte. Full of thorns. Voll von Dornen vielleicht. And then some Christianity is a burnt up bush. Und manches vom Christentum ist vielleicht ein verbrannter Busch. But this bush is a burning bush that is not being consumed. Aber dies ist ein brennender Busch, der nicht verzehrt wird. That means God's presence is with me. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist mit that mir. That means we become a marvelous sight. Das heißt, wir werden zu einer unübersehbaren Sache. That means we look at each other and we see a manifestation of Jesus. Und wir schauen einander an und wir sehen eine Manifestwerden von Jesus. 2 Corinthians chapter 4. In 2. Korinther 4. Vers 12. Death works in, der Tod wirkt innen, but life works out. Aber das Leben kommt heraus. And Jesus Christ is being manifested through our bodies. Und Jesus Christus wird offenbar in unseren Leibern. And yet it's not us. Und doch sind es nicht wir. It has nothing to do with us. Hat nichts mit uns persönlich zu tun. And yet it has everything to do. Und doch hat es damit zu tun. With a simple step of faith. Mit einem einfachen Schritt im Glauben. So Moses said. Moses sagte nun, I must turn aside now and see this marvelous sight. Ich muss mir dieses Gesicht anschauen. Why the bush is not burned up? Warum dieser Busch nicht verbrennt? It's not burned because it's by grace. Er wird nicht verbrannt, denn es geschieht in Gnade. Because it's all God. Weil es Gott ist. There's no religious works here. Es gibt keine religiösen Werke. Moses, this is a picture of you. Das ist ein Bild von dir. Lord, just before I leave. Herr, bevor ich gehe. Why the bush? Warum der Busch? What did it mean? Was heißt das? It was you, Moses. Das bist du, Moses. An insignificant person. Eine unbedeutende Person. And yet, und doch, I will make you great. Werde ich dich groß machen. When the Lord saw that he turned aside. Und als der Herr sah, dass er sich auf die Seite wandte. God called to him from the midst of the bush and said, "Moses, Moses," and he said, "Here I am." Rief er vom Dornbusch zu ihm und sprach, "Mose, Mose," und er antwortete, "Hier bin ich." Then he said, "Do not come near." Und er sprach, "Tritt nicht näher heran." Exodus chapter 12 hadn't happened yet. der Exodus 2 hat noch nicht passiert. It was not the revelation of the blood on the doorpost. Es war noch nicht die Offenbarung des Blutes an den Pfosten. We cannot come near to the presence of God without the blood. Wir können uns der Gegenwart Gottes nicht nähen ohne dem Blut Christi. Without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Ohne das Vergießen des Blutes Christi gibt es keine Vergebung der Sünde. If we come into the midst of God's presence, wenn wir in die Mitte seiner Gegenwart treten, without being honest in our hearts, ohne ehrlich zu sein in unseren Herzen. Hebrews chapter 10 verse 19. In Hebräer 10 Vers 19. Therefore, brethren, deshalb Brüder, we enter in, wir treten ein, through the blood of Christ, durch das Blut Christi, with a true heart, mit einem wahrhaftigen an Herzen, honest heart, ein ehrliches Herz. If we come into God's presence, wenn wir uns Gottes Gegenwart nähern, and we don't have an honest heart before him, und wir haben kein ehrliches Herz that ihm gegenüber, fire will begin to consume me. Wird dieses Feuer uns verzehren. There are people here that are not here tonight, es gibt Leute, die heute nicht hier sind, because they had to make a choice, weil sie eine Entscheidung machen mussten, whether they would continue in the presence of God with an honest heart, ob sie in der Gegenwart Gottes mit einem ehrlichen Herzen fortfahren wollen, or whether they would attempt to come into the presence, oder ob sie eben versuchen wollen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, hiding something from an all-knowing God, und etwas zu verstecken vor einem allwissenden Gott, and thinking that this is good enough, und denken, das ist genug. And yet everything is bare before his eyes. Und doch liegt alles offen vor seinen Augen. It's got to be by grace. Und es muss in der Gnade geschehen. And I receive mercy when I'm honest. Und ich empfange Barmherzigkeit, wenn ich ehrlich Moses, bin. Moses, do not come near. Mose, komm nicht näher. Not yet. Nicht jetzt. It will come through the shedding of blood. Es wird durch das Blutvergießen kommen. You'll get the revelation. You'll put the blood on the doorpost. Du wirst die Offenbarung bekommen und wirst das Blut an die Pfosten bringen. When I see the blood, I will pass over. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich hinübertreten. The day will come. Der Tag wird kommen. In verse 12. In Vers 12. Here, look at this. Verse 11. Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh?" Mose antwortete Gott und sprach: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? And that I should bring the sons of Israel out of Egypt. Und ich die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte. And here's the revelation, verse 12. Und hier ist die Offenbarung in Vers 12. And he said, und er sprach: Certainly I will be with you. Ich werde mit dir sein. And this shall be the sign to you that it is I who has sent you. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. That you have, when you have brought the people out of Egypt, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, you shall worship God at this mountain. Werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. That means nothing to us. Das heißt für uns gar nichts. If you look at it geographically, aber wenn du dir das geografisch and anschaust, you see where this mountain is situated, und du siehst, wo sich dieser Berg down befand, toward the southern side of the wilderness, irgendwo am südlichen Ende der Wüste, then you see that they were up toward the north, und dann siehst du, dass sie sich im Norden befanden, to the northeast, northwest, Nordwesten, over in Egypt, in Ägypten. That to cross over and pass up to Israel would have nothing to do with going way down here. Also aus Ägypten rauszukommen hätte nichts damit zu tun gehabt, dass sie eben dann in den Süden der Wüste and müssen. God would tell Moses, und Gott würde Mose sagen, you're going to worship at this mountain with the whole nation. Du wirst mit der gesamten Nation hier an diesem Berg anbeten. And this will be a sign to you. Und das wird dir ein Zeichen sein. And Moses believed. Und Mose glaubte. Moses had a faith righteousness. Er hatte eine Glaubensgerechtigkeit. He believed God. Er glaubte Gott. He was just a thornbush of a person. Er war ein Dornbusch als Person. And yet God was with him. Und Gott war mit ihm. Now look at this for a moment again. Jetzt noch einen Moment das anschauen. Go to verse 5. Then he said, "Do not come near here." Und er sprach: Tritt nicht näher heran. Remove your sandals. Zieh deine Sandalen aus. From your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Do you know, as we think about the future, wenn wir über die Zukunft nachdenken, when I think about people, und ich über Menschen nachdenke, who I've seen and known for a number of years, die ich kenne seit Jahren, we have to be so careful. Wir müssen sehr vorsichtig sein in the presence of God. In der Gegenwart Gottes. Do not come near. komm nicht nahe. If you don't come under the covering of the blood, wenn du nicht kommst unter dem Schutz des Blutes, because this fire will consume you. Denn dieses Feuer wird dich verzehren. If I don't cleanse my heart, wenn ich mein Herz nicht reinige, with 1 John chapter 1 verse 9, mit 1. Johannes 1, 9, if I'm not honest before God, und ich vor Gott nicht ehrlich bin, even if I don't think I can do something, selbst wenn ich denke, ich kann nichts tun, Lord, this is my problem. Herr, das ist mein Problem. I love to steal. Ich liebe es zu stehlen. I've been stealing since I was 4 years old. Und ich stehle, seit ich 4 Jahre alt bin. I don't know what to do about it. Und ich bin dem machtlos gegenüber. Your word says, dein Wort sagt, thou shalt not steal. Du sollst nicht stehlen. I mean, my spirit is willing, but my flesh is weak. Mein Geist will, aber mein Fleisch ist schwach. The things I want to do, I don't do. Die Dinge, die ich tun will, tue ich nicht. Things I don't want to do, I do. Die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Please, Lord. Bitte, Herr. Help me. Hilf mir. Do you know it says in James chapter 2 verse 13? Es sagt in Jakober 2 Vers 13. Those who show no mercy, die, die keine Barmherzigkeit zeigen, will be judged without mercy. Werden ebenso gerichtet werden ohne Barmherzigkeit. Hebrews chapter 12 verse 29. In Hebräer 12, 29. Our God is a consuming fire. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. He's a consuming fire. Ein verzehrendes Feuer. Think of those words. Denk nach über diese Worte. Our God is a consuming fire. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. And that is a stronger version of the word. Und das ist eine noch stärkere Version dieses Wortes. He is an extremely consuming fire. Er ist ein extrem verzehrendes Feuer. He can consume my guilt. Er kann meine Schuld. He can consume my sin. Er kann meine Sünde verschlingen. He can consume my fear. Er kann meine Furcht verschlingen. He can consume my bitterness. Er kann meine Bitterkeit He can consume my unforgiving heart. Er kann mein unvergebendes Herz verzehren. God can consume so much in me that I want to be consumed. Er kann so viel in mir verzehren, dass ich verzehrt werden will. When I come to him in honesty, wenn ich zu ihm komme in Ehrlichkeit, because of the blood, wegen dem Blut, I can draw near, kann ich nahe treten. Don't come near, Moses. Komm nicht nahe, Moses. Don't come near. This is a holy place. Das ist heiliger Boden. Take your sandals off. Nimm deine Schuhe ab. But later on, Moses would draw near. Und doch würde Mose später nahe treten. And we as New Testament believers are in his very presence. Und wir als Neutestament Glaubende sind in seiner Gegenwart. Do you realize that? Verstehst du das? That we have access to his throne. Dass wir Zugang haben zu seinem Thron. That I can pray to God. Dass ich zu Gott beten kann. I can take off my sandals of familiarity. Ich kann meine Sandalen der of human security, von menschlicher Sicherheit und von einer Vertrautsein abnehmen. I need to. Ich muss das tun. And I need to walk carefully into his presence. Und ich muss vorsichtig in seine Gegenwart kommen. Carefully. Vorsichtig. Because God is a consuming fire. Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Matthew chapter 18. In Matthäus Kapitel 18. The man said, sagte der Mann, the king it was, der König he sagte, said to his servant, sagte zu seinem Diener, I forgave you, ich habe dir vergeben, your whole debt. Deine ganze Schuld. Should you not, solltest du nicht, have forgiven your servant, deinem Diener vergeben haben? So he threw him into prison, also werfen sie ihn ins Gefängnis, to be consumed, damit er eben verzehrt and then wird. It says in verse 35, und in Vers 35 steht, these most sobering words, diese sehr ernüchternden Worte, these most consuming words, diese verzehrenden Worte, watch this, hör zu, and so shall your heavenly Father do to you. So wird dir dein himmlischer Vater tun. If you do not forgive your brother from the heart. Wenn du deinem Bruder nicht von Herzen vergibst. Wow. What a consuming verse. Was für ein verzehrender Vers. Wow, you know this Bible is like a bush burning. Diese Bibel ist wie ein Busch, der brennt. You can't even pick it up. Du kannst es nicht it's aufnehmen. Like a thorny bush. Ein dorniger Busch. People try to go to it. Leute wollen in the natural, they try to analyze it. Im Natürlichen analysieren. It's just a bush with thorns. Ein Busch mit Dornen. They open it up. Öffnen es auf. They read about the wrath of God. Oh. Sie lesen über den Zorn Gottes und verletzen sich. You, they turn here. You can't serve God and Mammon. Oh. Du kannst Gott und dem Herrn nicht, dem Herrn und den Menschen nicht dienen. Everywhere they turn. Oh. Jedes Wort, das sie lesen, tut ihnen weh. Put your treasures in heaven. Halte deine Schätze im Himmel. Oh. The rich man in hell. Der reiche Mann in der Hölle. Oh. Oh. The white throne judgment. Das weiße Throngericht. The second death. Der zweite Tod. Oh. Everywhere they turn, it's thorns. Wo immer sie hinblättern, es kommen Stacheln heraus. And yet, und doch. It's a supernatural book. Ist es ein übernatürliches Buch? When it's consumed with the presence of God. Und es ist volldrungen mit der Gegenwart and Gottes. Suddenly the same person can come. Und dieselbe Person kann kommen. And he opens up the book. Und er öffnet das Buch. And he says, "Dear God." Sagt, lieber Gott. Speak to me. Sprich zu mir. Through the lattice. Durch zwischen den Zeilen. In Song of Solomon 2:9. Hohelied Liebe in 2:9. Speak through the lattice. Sprich durch die Latten, durch den Lattenrost. Supernatural. Übernatürlich. The word of God is alive. Das Wort Gottes ist lebendig. Es lebt. It's the lebt. Same book, dasselbe it's Buch. Alive now. Und es ist jetzt lebendig it's the für book mich. That was killing me before. Es ist das Buch, das mich vorher it was the kaputt book gemacht of restrictions, hat. Ein Buch mit Bedrängnis oder of mit, regulations. Mit Regulation. It was the book of everything you can't do. Es ist ein Buch von all dem, was man nicht tun kann und to soll. Have fun in the world. Spaß haben all in der Welt. The do not, du sollst is nicht. There anything left in life? Ist da, gibt es noch etwas im Leben, was man tun this kann? Is what the book appears like. So schaut es vielleicht aus am and Anfang. Suddenly, und plötzlich it becomes alive, wird es lebendig. And the fire of God begins to move through it. Und das Feuer Gottes bewegt sich the fire of God moves in my life. Und das Feuer Gottes bewegt sich and bei I mir. Become consumed und ich werde verzehrt with the presence of God. Mit der Gegenwart Gottes. The presence of God is directly linked. Die Gegenwart Gottes ist direkt verbunden to the applying of the blood. Mit dem Anwenden des Blutes Christi. There's people who are being consumed in their consciences. Es gibt Leute, die werden in ihrem Gewissen verzehrt. Because there's no application of the blood. Weil es kein Anwenden des Blutes Christi gibt. There's people who are being consumed in their souls. Es gibt Leute, die werden in ihren Seelen verzehrt. Because they are transgressing the guidelines of God. Weil sie die Richtlinien Gottes verlassen. And they don't even know it. Und sie wissen es gar nicht. God is a consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. He can consume for me. Er kann für mich verzehren. Or he can consume against me. Oder er kann gegen mich verzehren. It is a frightening thing to fall in the hands of the living God. Es ist eine schreckliche Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. But God wants me. Aber Gott will, to be a bush. Dass ich ein Busch bin. A lit. Ein erleuchteter Busch oder ein in Flammen stehender Busch. Mit der Gegenwart Gottes, burning for him, der für ihn brennt, by grace. In der Gnade. I am not adding to him, ich füge dem nichts hinzu, I am not consuming on myself, ich bin nicht von mir selbst eingenommen, no flesh will glory in his presence, kein Fleisch wird in seiner Gegenwart sich rühmen, no thorn bush is going to say, do you see my thorns? Kein Dornbusch wird sagen, siehst du meine Dornen? Do you know why God chose me? Weißt du, warum Gott mich gewählt hat? Do you know why I'm burning? Weißt du, warum ich brenne? Can you imagine thorn bushes like in competition with also each other? Also vorstellen, es gibt hier eine Dornbusch vergleichen, Wettbewerb. Well, you know why he chose me? Weißt du, warum er mich gewählt hat? Because my thorny branches go like that. Weil meine Dornen sich besonders verzweigen. Well, I'm taller than you. Na, schau her, ich bin größer als du. You know what it says? No flesh will glory in his presence. Und er sagt, kein Fleisch wird sich in seiner Gegenwart rühmen. No flesh. Kein Fleisch. Watch this again, James 2:13. In Jakob 2:13. If we show no mercy, wenn wir keine Barmherzigkeit zeigen, we will be judged without mercy. Werden wir auch ohne Barmherzigkeit gerichtet werden. I wonder how many Christians. Wie viele Christen? They are transgressing these principles überschreiten oder ja, diese Prinzipien by pointing at people's thorns, indem sie auf die Dornen der anderen zeigen, refusing to see people in Christ, und sie lehnen es ab, Leute in Christus zu sehen, purposing to look through the flames, und sie bezwecken es, durch die Flammen durchzuschauen. Wow, what a marvelous sight. Wie wunderbar diese Ansicht. But I see thorns. Aha, aber da sehe ich Dornen. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, there they are. Da thorns, just like I thought. So wie ich gewusst habe, da gibt's Dornen. He's a thorn bush just like I am. Er ist ein Dornbusch, so wie ich. I mean, I thought the pastor was a spiritual giant. Ah, ich dachte, der Pastor ist ein geistlicher Gigant. And then I walked up to him. Und dann gehe ich hin. He had garlic breath. Oh my gosh! Er hatte Knoblauchatem. Thorns. Unglaublich, ein Dorn. I went out the door and he looked at me, but he looked like he was thinking of something else. Und er sah mich an beim Herausgehen und ich dachte, er denkt über was anderes nach. He didn't even say hi. Er hat nicht einmal Hallo thorns gesagt. And thorns everywhere. I Dornen, see thorns. Überall nur Dornen, wo Some man hinschaut. People only see the thorns. Also mache sehen eben nur Dornen. Be careful, Paul said in the book of Galatians, chapter 3. Sei vorsichtig, sagt Paulus in Galater 2, be careful that you don't consume yourself. Sei vorsichtig, dass du dich nicht selbst verzehrst. Chapter 5, verse 13. In Kapitel 5, Vers 13. Be careful that you do not consume yourself. Sei vorsichtig, dass du dich nicht selbst verzehrst. As a local church. Als eine lokale Gemeinde. Be careful, local church in Galatia. Sei vorsichtig, lokale Gemeinde in Galatien. A little leaven leavens everything. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert a den ganzen Teig. Leaven leavens everything. Ein bisschen Sauerteig macht alles zum Sauerteig. You keep your eye on one thorn. Du schaue auf einen einzigen Dorn. And you've leveled everything. Und du hast alles zu einer Ebene gemacht. Leavened everything. Du hast alles mit deinem Sauerteig durchsäuert. You keep your eye on one thorn. Nur ein Dorn, den du im Auge behältst. The fire that you have will begin to consume you. Und dieses Feuer, das du hast, wird dich verzehren. And there's people who don't follow the Lord anymore. Und es gibt Menschen, die dem Herrn nicht mehr nachfolgen, because their conscience bothers them. Weil sie ihr Gewissen ständig drängt. It's painful to come to church. Es ist schmerzhaft, in die Gemeinde they zu feel kommen. Undone. Sie fühlen sich unvollständig. It can be one of two problems. Das kann entweder sein, it can be ignorance, eine Unwissenheit, or it can be arrogance. Oder Arroganz. Ignorance in not applying the blood. Eine Unwissenheit über das Blut Christi, come wie man es anwendet. We're all sinners. Wir sind alle Sünder. Everybody's a sinner. Jeder ist einer. Everybody fails. Jeder versagt. But 1 John 1:9 says, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us. 1. Johannes 1:9 sagt, er ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Apply the blood. Das Blut anwenden. I'm coming, Lord. Ich komme, Herr. Apply the blood. Ich komme. Oh, woe is me. Wehe ist mir. But praise the Lord. Aber preist den Herrn. Romans 8:1. There's Römer no condemnation. 8:1. Es gibt keine Verdammung. Yes. Victory. Ein Sieg. Praise the Lord. Preist den Herrn. I'm coming by faith. Und ich komme im Glauben. I'm pushing through all the yuck. Ich dränge mich durch den Dreck durch. Some people don't do that. Manche Leute machen das nicht. They commit a sin. Die sündigen. Oh, maybe it's not so bad. Vielleicht ist es nicht so schlecht. Maybe I'll get over it. Vielleicht werde ich es überwinden. Apply the blood. Das Blut anwenden. I can't hear you. Apply the blood. Das Blut. I can't hear you. Ich kann nichts hören. Was ist oh, denn? Look, you da, have a thorn too. Da ist auch ein Dorn, den ich now sehe. I feel better. Jetzt fühle ich mich schon besser. You have two. Du hast zwei. Yeah. You have two. You have four. Du hast vier sehe ich da. I'm feeling better already. Schon fühle ich mich no, besser. You're feeling better in the flesh. Du fühlst dich vielleicht besser if in deinem you Fleisch. Do that, you'll be consumed. Wenn du so weitermachst, wirst du verzehrt with werden. What measure you measure, you're gonna be measured. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst doch du bemessen werden. If you show no mercy, you'll be judged without mercy. Und wenn du ohne Barmherzigkeit richtest, wirst doch du ohne we Barmherzigkeit gerichtet werden. We can't live in the presence of God without the blood. Wir können nicht leben in der Gegenwart Gottes it ohne das Blut. Consume es wird uns verzehren. Moses, don't come near. Mose, komm nicht näher. Don't come near. Komm nicht näher. There's no application of blood yet. Es gibt kein Blut. You'll be consumed. Du würdest verzehrt werden. Mach es nicht. And yet Christians do it over and over. Und doch machen das Christen immer wieder. Somehow they're afraid. Sie haben Angst. They're covering their thorns. Sie bedecken ihre Dornen. Trying to snip them off. versuchen sie abzuschneiden. Oh, woe is me. Wehe mir. God, you don't see that, right? Du siehst es doch nicht, God oder? Says, I see everyone. Ich sehe jeden dort. I chose you like that. Und so habe ich dich gewählt. I saw you. Ich habe dich so I gesehen. Saw you when you were a sinner. Und ich habe dich gesehen, als du gesündigt hast. I called you out like that. Und so habe ich dich berufen. It's my presence that makes the difference. Und es ist meine Gegenwart, die den Unterschied macht. Don't look at yourself. Schaut euch nicht selbst an. Focus on me. Sondern schau auf Gott. Numbers 21. In 5. Buch Mose 21. Look at the brazen serpent raised up. Schau dir die Schlange an, die erhoben wird. Look away. Und schau weg. And unto me. Und schau zu mir. And we need to be so careful. Und wir müssen so vorsichtig when sein. When we walk into the church. Wenn wir in die Gemeinde kommen. We need to take our sandals off. Müssen wir unsere Sandalen that abnehmen. Means we're walking very careful. Das heißt, wir sind vorsichtig. We're very careful to call someone an idiot or stupid. Wir sind vorsichtig, jemanden einen Idioten oder dumm zu nennen. What a never mind. Was auch immer. Very careful. Wow. Sehr vorsichtig zu sein. You can think those thoughts in the presence of God. Du kannst diese Gedanken der Gegenwart Gottes you denken. You can think those thoughts in your car. In deinem Auto. In front of your children. Vor deinen Kindern. You can say this to your husband. Du kannst das deinem Mann sagen. Do you not know? Weißt du nicht? That you are the temple of God. Dass ihr der Tempel Gottes seid. 1 Corinthians 3:17. Im 1. Korinther 3:17. We are the temple of God. Wir sind der Tempel Gottes. If anyone destroys the temple, und wenn jemand diesen Tempel zerstört, God will destroy them. Wird Gott sie zerstören. Wow! Wahnsinn. A consuming fire. Ein verzehrendes Feuer. Our God is a consuming fire. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. The only way we can be in his presence. Die einzige Möglichkeit, in seiner Gegenwart zu sein. Exodus chapter 12. In Exodus 2. Mose 12. Believe it's verse 13. Vers 13. We apply the blood. Das Blut anzuwenden. Apply the blood. Und wieder. By faith. Im Glauben. Apply the blood. Das Blut anwenden. Apply the blood on your life. Und dein Leben bekommt all over das Blut. Thorns, apply da überall kommen die Dornen I werden. See nothing. Ich sehe nichts. I know nothing. Ich weiß nichts. I pray for you. Ich bete für ihn. I pray for you. Und ich bete für pray, oh Lord, oh Lord. Oh Herr. You know du weißt, that I think I just saw. Du weißt, was praying. Ich dachte, ich sehe, aber ich bete. And if it's a big problem, und wenn es ein großes Problem ist, go to them alone, dann geh zu ihnen alleine. Or if you've gone to them alone, und wenn du sie alleine konfrontiert they hast won't listen, then und sie wollen come nicht to hören, me. Dann komm zu mir. And we'll discuss it privately. Und wir werden das unter vier Augen diskutieren. Our God is a consuming fire. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. And he will consume our bitterness. Und er wird unsere Bitterkeit and he will verzehren. Consume our fear. Und unsere Furcht verzehren. As we walk in his presence. Während wir uns in seiner Gegenwart bewegen. Wow. Let's be careful. Lass uns vorsichtig sein. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, maybe there's someone here tonight, vielleicht ist hier jemand heute they have hier. Never received you. Die niemals dich empfangen haben. If they die tonight, und wenn sie heute Abend sterben, they have no assurance where they would go. Haben sie keine Sicherheit, wo sie dann hinkommen. If you've never received Jesus as your Savior, wenn du niemals Jesus als deinen Retter angenommen hast, you never put his your trust in him, und du hast niemals auf ihn vertraut, pray tonight. Dann bete heute. Pray tonight with me, please. Bete heute mit mir, bitte. Something very simple. So einfach wie das. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. Very simply forgive me. Ganz einfach vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. Take away my sin. Und nimm meine Sünde weg. Please. Bitte. I want to be your child. Ich will dein Kind sein. I don't want to be consumed. Und ich will nicht verzehrt werden. By your wrath. Durch deinen Zorn. I want to be consumed with your love. Nicht, sondern durch deine Liebe. Please, take away my fear. Nimm hinweg meine Furcht. Take away my anger. Meinen Ärger. My alcohol. Meinen Alkohol. My drugs. Meine Drogen. Whatever it is. Was immer das sein mag. My jealousy. Meine Eifersucht. Maybe you're a Christian tonight. Vielleicht bist du Christ heute Abend. And you're a jealous person. Und du bist eifersüchtig. God is a consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. He can burn it right out of your heart. Und er kann das aus deinem Herzen rausbrennen. Let's pray tonight as Christians. Lass uns heute als Christen beten. Lord God, Herr Gott, these are not empty words. Dies sind keine leeren Worte. These are holy words. Das sind heilige Worte. Please, bitte. We want to walk in your presence. Wir wollen in deiner Gegenwart gehen. Carefully. Vorsichtig. Covered with the blood. Beschützt durch das Blut. Watching what we say and think about people. Vorsichtig zu sein, was wir sagen über Leute. Lest we get consumed. Dass wir nicht verzehrt werden by your holiness, durch deine Heiligkeit because of an unclean heart. Wegen eines unreinen Herzens. So, bless these thoughts, Lord, I pray. So bitte ich dich, dass du diese Gedanken segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.